Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst heute Nachmittag. Ganz besonders freue ich mich, dass der Herr Hebbinghaus wieder da ist, weil das ist ja jetzt im Moment nicht immer 100%, dass man sagen kann, dass das dann auch so klappt, wie wir die Termine machen. Ja, ne? Stimmt. Und so freue ich mich denn, wenn es geklappt hat. Und wir sehen ja, er ist da. Ich habe das noch im Ohr, was Ruth am Anfang der Stunde sagte. Er ist wieder da. Nun kann man das ja verschiedenfältig hören. Ach, der ist ja schon wieder da. Und er ist wieder da. Es ist natürlich klar, dass Ruth das nicht wie das erste Mal meint, er ist ja schon wieder da, sondern er ist wieder da. Er ist wieder da und ihr merkt an meiner Stimme schon, das geht aufwärts. Beim letzten Mal, da musste ich ja immer husten und da kratzte das, da war es ganz schlimm. Da habe ich gedacht, hört das denn nie auf? Aber in der Zwischenzeit, ganz klammheimlich, merke ich es, es hat aufgehört. Ich huste nicht mehr und mir geht es zumindest an dieser Stelle etwas besser. Mir geht es auch an anderen Stellen besser. Als ich im Januar ins Krankenhaus kam, da hatte man festgestellt, dass mein Knochenmark bis über 90% von Krebszellen besetzt war. Über 90% war eine lebensgefährliche Geschichte. Und dann hat man bei meiner letzten Chemo vor 4 Wochen nochmal alles untersucht und festgestellt, die Werte sind jetzt runtergegangen bis unter 5%. Das ist natürlich eine frohmachende Sache, aber ich bin nicht gesund. Auch wenn man mir das nicht ansieht, wobei meine Nachbarin, die jetzt 14 Tage weg war, gesagt hat, ach, Sie sehen aber schlecht aus. Kann ich auch so nicht beurteilen, aber ich habe 5 Kilogramm abgenommen, das ist auch schon was. Ist es so, dass ich ja ein schwer kranker Mann bin. Aber man hat inzwischen 3 Stammzellenspender gefunden. Mich gibt's also dann 3-mal, so ein genetischer Drilling. Also das ist schon gut, wenn man einen findet, aber wenn man noch einen zweiten findet und dann einen dritten und der dritte hat die gleiche Blutgruppe, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Aber das Problem ist, da gibt es viele Weißkittel, viele Ärzte, die in Braunschweig sagen, wir machen jetzt noch die 5. und 6. Chemo und dann gehst du nach Hannover in die MHH und dann wird die Stammzellentransplantation gemacht. Und Hannover sagt, das geht nicht so einfach, wir wollen erstmal die Stammzellentransplantation machen mit den Stammzellen, die wir noch von 2007 von dir haben. Da bin ich ja auch operiert worden, da hat man Stammzellen entnommen. Da sagt aber dann Braunschweig, ist ein bisschen kompliziert, da sagt Braunschweig, nee, das hat damals schon nicht geklappt, das klappt jetzt auch nicht. Und dann meinte Hannover, ja, es gibt ja noch was anderes. Und zwar eine ganz neue Medizin, ein ganz neuer Wirkstoff, der kommt aus Amerika, der ist aber noch nicht zugelassen, der ist aber nicht billig. Dauert ungefähr 3 Jahre die Behandlung, soll sehr, sehr gut sein und soll im Monat 10.000 Euro kosten. Ja, ich habe gar nicht erst weitergerechnet. Ich meine, für einen Monat, naja, aber dann so 3 Jahre. Und da weiß man immer noch nicht, ob es funktioniert. Also, unterm Strich mache ich jetzt erstmal meine 5. Chemo und dann gucken wir weiter. Dann wird meine Krankenkasse angeschrieben, ob sie das nicht doch übernimmt. Mal sehen. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. In der übernächsten Woche komme ich zur 5. Chemo, aber in der kommenden Woche, da habe ich noch etwas vor, wo ich mich schon unwahrscheinlich drauf freue. Das Jahr lief ja bis heute bescheiden, es waren keine Höhepunkte, denn so ein Wasserschaden, der ist ja wohl kein Höhepunkt. Am Sonntag geht's in die alte Heimat für eine ganze Woche und zwar in meine Geburtsstadt Remscheid-Lennep. Einmal wieder die Heimat sehen, wenn ich von Heimat spreche, dann meine ich damit nicht Gifhorn, wo ich seit 1981 wohne, sondern ich meine die Heimat Remscheid-Lennep, da, wo meine Wiege gestanden hat, da, wo auch Konrad Wilhelm Röntgen geboren wurde. Wenige Kilometer von meiner Heimatstadt entfernt steht, das ist ja das Bergische Land, da geht das nicht so flach wie hier, sondern da geht das immer rauf und runter. Auf einem hohen Berg eine große Burg, die nicht zu übersehen ist. Burgen stehen ja nicht irgendwo, sondern an Punkten, wo man sie schon weit sieht und wo die, die auf der Burg wohnen oder in der Burg, weit sehen können. Diese Burg ist nicht zu übersehen und hat den sinnigen Namen Schlossburg. Da weiß man gar nicht, ist es denn nun ein Schloss oder ist es eine Burg? Es ist Schlossburg. Einer der beliebtesten Ausflugsorte im Bergischen Land. Als Kind und als Jugendlicher war ich dort. Und wenn alles klappt, dann werde ich in der kommenden Woche auch mal wieder nach dort, das sind vielleicht 15 Kilometer, einen Abstecher machen. Immer wenn ich eine Burg sehe oder wenn ich an Schloss Burg denke, dann werde ich an ein Lied erinnert, was inzwischen mit meinen 66 Jahren sich als Lieblingslied bei mir entwickelt hat, welches unzertrennbar mit einer Burg zusammenhängt, auch wenn Schloss Burg mit dem Lied nichts zu tun hat. Ein steiler Felsen, eine stolze Burg. An welches Lied, ihr Lieben, denke ich wohl jetzt? Genau, ein feste Burg ist unser Gott. Es ist wohl das bekannteste Lied unseres alten Reformators, wie heißt er? Martin Luther. Bei uns sagt man immer, mit Luther alles in Butter. Ein feste Burg ist unser Gott. Und genau über dieses Lied wollen wir heute mal etwas nachdenken. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind mit Ernst erst jetzt meint, groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen. Mich würde mal interessieren, ihr Lieben, wann habt ihr dieses Lied zum ersten Mal gehört? Wann ist es euch begegnet in eurem Leben? Könnt ihr euch noch so dran erinnern, wo? In der Schule. Kirche das erste Mal. In der Schule, bei mir genauso. Ich habe diesen Text in der Schule gelernt. Ein frommer Rektor vermittelte uns damals dieses Lied, was ich bis heute ganz tief in mein Leben und sicherlich auch in euer Leben eingeprägt hat. Wir kennen alle dieses Lied und haben schon unsere Erfahrungen damit gemacht. Überall wird es gesungen, besonders am 31. Oktober, dem Reformationsfest. Damals, und da bin ich sehr dankbar, heute noch, damals musste ich es auswendig lernen. Nicht nur damals, sondern auch heute macht mir dieser Text Mut, sehr viel Mut. Gott ist eine Burg, ist Wehr und Waffen. Man ist nicht schutzlos ausgeliefert, wenn man an Gott glaubt. Und dann noch die Melodie. Das ist für mich immer so eine Kampfansage, so ein Ohrwurm, eine Faszination, die in dieser Melodie steckt. Da kann man nicht müde sitzen bleiben am Stuhl, sondern da möchte man am liebsten aufspringen. Ein feste Burg ist unser Gott. Ich stelle mir vor, da sitzt Martin Luther am Tisch, die Noten fein säuberlich gemalt und er summt das Lied vor sich hin. Die Melodie kommt auch von ihm. Er hat nicht nur die Bibel übersetzt, sondern er war auch ein großer Dichter und Komponist. Den Text hat er dann drunter geschrieben. Jetzt darf ihn niemand stören. Es sind Worte ohne Schnörkel und Zwischentöne, die Luther da schreibt. Sie deuten das Geschehen da draußen und auf die Lage im Haus, wo er es schreibt. Die Welt kocht. Die Hoffnung, man könnte die Kirche reformieren, hat sich zerschlagen. Sie zerbricht zu unversöhnlichen Fronten, die sich Rückhalt in der Politik suchen. Einer seiner ehemaligen Studenten, so hat Luther gerade erfahren, ist öffentlich verbrannt worden. Das Böse geht um mit Grausamkeit. Und zu dem Bösen, was Menschen sich antun, da kommt sogar noch die Pest dabei. Es geht noch weiter. Die Pest steht vor den Toren von Wittenberg. Der älteste Sohn ist sterbenskrank. Und Luther ist auch nicht mehr der Gesündeste. Seine Beschwerden haben ihm das Leben hart gemacht. Manche sprechen von Nierensteinen, andere von Depressionen. Luther sucht Stärkung da, wo er sie immer gefunden hat. Wo? Natürlich in der Heiligen Schrift. Psalm 46. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in großen Nöten, die uns getroffen haben. Er ist der einzige Schutz. Luther denkt an seine Zeit. Auf der Rückreise vom Reichstag in Worms haben sie ihn entführt, um ihn zu schützen. Das, was er vertrat, was er anzettelte, war lebensgefährlich. Die Burg, die Wachtburg, verschaffte ihm Schutz und eine Auszeit von den aktuellen Auseinandersetzungen. Er übersetzte als Zwangsbewohner der Wachtburg, damals wurde er Junker Jörg genannt, die Bibel. Das war seine Waffe, die einzige, die er gelten ließ. Jetzt sitzt er da und schreibt, entschlossen, aber kein Lied für ein stilles Kämmerlein. Das ist ein Lied, was Massen mobilisieren kann. Das kann antreiben, kann aber auch trösten. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht, das macht er, ist Gericht, ein Wörtlein kann ihn fällen. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren, es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht, das macht er, ist Gericht, ein Wörtlein kann ihn fällen. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Kennen wir nicht auch oft dieses Gefühl? Das Gefühl, wenn wir in die Welt schauen, wo die großen Krisen keiner mehr in den Griff bekommt. Klimawandel, Hunger in der Welt, Ukraine, die unzähligen Kriege. versucht man an der einen Ecke etwas zu verbessern, geschieht in der anderen Ecke Unerwartetes. Konferenzen enden mit mutlosen Kompromissen und Vertagungen. Der Mensch scheint am Ende seiner Gestaltungsmacht angekommen zu sein. Den Politikern wird schon gar nicht mehr vertraut. Wie ist das nicht nur da in dieser Welt, sondern in meinem Leben? Vielleicht waren wir mal mächtig. Auf jeden Fall waren wir in unserem Leben kräftig. Da haben wir nicht im Rollstuhl gesessen. Da konnten wir uns bewegen ohne Stock. Und jetzt geht es nicht mehr. Dann kommen Zeiten, wo wir uns überlegen, hättest das gedacht von meinem Leben, dass man mal im Altenheim landet. Wir möchten so gerne wieder jung sein. Wir möchten so gerne wieder rumspringen und fröhlich sein. Es geht nicht mehr. Das sage ich auch. Es ist ganz furchtbar zurzeit bei mir mit der Kraft. Also alle 2 bis 3 Stunden muss ich mich 1 Stunde hinlegen. Da sind die Kräfte nicht mehr da. Mit unserer Macht ist nichts getan. Das ist Wahrheit. Aber es geht ja noch weiter. Es streitet für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Luther kennt dieses Gefühl der damaligen Zeit. Sicherlich viel mehr als wir. Die Welt war voll Teufel. Das ist real. Und er hatte wenig Chancen, diese Teufel aufzuhalten. Dennoch hat Luther jede Resignation heftig widersprochen. Die Welt, so sagt er, hat Zukunft. Wir leben nicht in dem Chaos. Auch mitten im Bösen hat Gott seine Zügel nicht aus der Hand gegeben. Gott weiß, was für schwache, irrende und machtlose Menschen wichtig ist. Er liebt sie. Er gibt sie nicht einfach auf. Er liebt sie nicht wegen seiner Verdienste, sondern weil diese Menschen, weil wir seine Geschöpfe sind. Und das war die große Entdeckung der Reformation. Gott als den zu sehen, der den Menschen gnädig und liebevoll gegenübertritt. Das war ja auch gefährlich, denn nun ist dem Menschen die Angst genommen und das war schlecht für das Geschäft. Die Ablassprediger, die versuchten Angst zu machen, um das Geld zu kriegen. Und nun predigt Luther, ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Jetzt braucht es nicht mehr zu heißen, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Nein, der Zwischenhandel mit der göttlichen Gnade, das Geschäft mit der Angst, mit dem vielen Reichtum, Macht und Posten, das brach zusammen. Da kam kein Geld mehr zusammen. Und doch, Gemeinde Jesu und Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie Christi Botschaft weitersagt und Menschen damit stärkt. Wenn Christus für uns streitet, wird die Welt nicht verloren gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Wort, sie sollen lassen stehen und keinen Dank dazu haben. Er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Nehmen sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib, lass fahren dahin, sie haben keinen Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Mit anderen Worten, das Wort Gottes ist das Entscheidende. Das lebendige Wort Gottes, nicht das tote Gesetz, was die Menschen knechtet und Angst bereitet. Nicht die vielen Verlautbarungen kirchlicher Amtsträger, wenn da mal wieder jemand oder 2 auf einen Streich heilig gesprochen werden. Nicht die Unfehlbarkeit von Menschen und nicht die vielen Riten und Gebräuche. Das Wort, sie sollen lassen stehen und kein Dank dazu haben. Dieser Dank, so habe ich nachgelesen, das wusste ich auch noch nicht, dieser Dank ist nicht im Sinne von Dankbarkeit gedacht, sondern im Sinne von Gedanke. Die Menschen sollen keine Gedanken und keine Zusätze benutzen, um sich das Wort Gottes für ihre eigenen Interessen zurechtzubiegen. Luther sitzt da und schreibt, während draußen Chaos und Not immer größer werden. Was er noch hat, das ist seine Familie. Seine geliebte Katharina macht ihm immer wieder Mut, hält ihm den Rücken frei, ist intellektuell sehr gebildet und kann auch mit Kritikern umgehen. Luther liegen seine Kinder und der Weg dieser Kinder am Herzen. Er wusste, was er an seiner Familie hatte, und er hätte sie wohl für keinen Preis in der Welt hergeben wollen. Aber dann doch dieser seltsame Schlussvers: Nehmen Sie den Leib, Gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin, sie haben keins Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Ist das nicht zynisch, kalt oder lieblos? Ich glaube eher, da bricht sich bei Luther der Trotz die Bahn, lässt ihn gegen Angst und Verzweiflung ansingen. Das ist kein Lied der leisen Zwischentöne. Man muss auch nicht unbedingt diese Strophe lieben. Aber sie entspricht der bitteren Realität. Wer sich dem Unrecht und dem Bösen entgegenstellt, wie Luther es tat, musste damit rechnen, selbst oder mit seinem ganzen Lebensumfeld unterzugehen. Die Mutigen in der Weltgeschichte hatten und haben immer einen wunden Punkt. Das sind die geliebten Mitmenschen, die unter dem Mut und den Gegenschlägen der anderen leiden müssen. Das betrifft mutige Männer, aber auch mutige Frauen. Die Angst um die eigene Familie kann jeden Widerstand im Keim ersticken. Und das ist gut, das zu wissen. Aber unser Luther hat sich entschieden, er wird seinen Weg gehen. Und er wird sich nicht aufhalten lassen, sich auch nicht unter Druck setzen lassen mit dem, was ihm lieb und teuer ist. Am Ende wird Gottes Reich stehen. Und das Reich Gottes, das wird sich nie aufhalten lassen. Und so schreibt er die letzten Zeilen. Bereits 1529 wird das Lied im Gesangbuch in Wittenberg gedruckt. Es breitet sich aus, wird die Hymne der Reformation, wird in Anspruch genommen für richtige, aber auch für falsche Zwecke. 200 Jahre danach macht Johann Sebastian Bach daraus eine wunderschöne Kantate. Während des Dritten Reiches wird dieses Lied in den Gottesdiensten der bekennenden Kirche meistens stehend gesungen von Menschen, die draußen das Böse am Werk sahen und Stärkung und Mut brauchten. Und so lebt das Lied bis zum heutigen Tag. Es erinnert uns daran, dass das stimmt, was mal ein schottischer Reformator gesagt hat: Ein Mann mit Gott ist immer die Mehrheit. Ein Mann mit Gott ist immer die Mehrheit. Es erinnert uns daran, wie teuer unsere evangelische Freiheit erworben wurde und dass auch heute noch viele Christen in der Welt nach wie vor Druck und Verfolgung ausgesetzt sind. Das Lied will uns neu, auch wenn wir schon im Rollstuhl sitzen, anstecken, Mut vermitteln. Mut von der Gewissheit, dass Gott auch heute in dieser Welt, in diesem Raum gegenwärtig ist. Und dass wir uns nicht unterkriegen lassen müssen von Untergangsprognosen oder Krisen. Dass wir froh hinausgehen dürfen in die Welt, in unsere kleine Welt, um unseren Teil zu tun. Wie sagte Luther so schön: Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, dann würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Jeder Mensch kann dieses nach eigenem Vermögen tun. Gott

dass wir wissen dürfen, dass du es gut mit uns meinst und dass du uns sehr lieb hast. Danke für diesen Nachmittag, für diesen Gottesdienst und danke dafür, dass wir auch in der kommenden Zeit wieder wissen dürfen, dass du bei uns bist. Ja, segne du jeden Einzelnen hier. Amen. Gott, der himmlische Vater, richtet seine Augen auf dich. Sein Gesicht strahlt vor Freude, wenn er dich sieht, weil er dich sehr lieb hat.